Herzlich willkommen zur Antiparodontitis-Meditation. In dieser Meditation kannst du auf der energetischen Ebene dein System so stärken, dass auf der körperlichen Ebene Regenerationsprogramme aktiviert werden. Vielleicht weißt du, dass durch das Aktivieren des parasympathischen Modus, also deines Entspannungsmodus, dein Immunsystem gestärkt wird und die Regeneration und Reparatur von Zellgewebe aktiviert werden kann. Insofern ist die Meditation einerseits dazu geeignet, dich in diesen Entspannungsmodus zu bringen. Auf der anderen Seite aktiviert die Meditation noch viele weitere Maßnahmen innerhalb deines Systems. Einerseits werden die Biophotonen in Kohärenz gebracht, was wiederum die Voraussetzung von Heilung und Regeneration ist. Und andererseits werden wir auch auf der energetischen Ebene und der Meridianebene genau diese Region des Zahnhalteapparates, also des Bindegewebes und des Knochens um deine Zähne herum, aktivieren. Wichtig ist, dass du diese Meditation regelmäßig durchführst und mindestens für 30 Tage täglich durchführst. Also, wenn du jetzt bereit bist, dann bitte ich dich, dir einen ruhigen Platz zu suchen, an dem du entweder gemütlich sitzt oder liegst. Sorge dafür, dass du während der Meditation nicht auskühlst und nicht gestört wirst. Und wenn du soweit bist, dann möchte ich dich bitten, deine Augen zu schließen, einmal zu lächeln und dann drei tiefe Atemzüge in deinem Rhythmus zu nehmen. Und denke daran, dass du beim Einatmen, dass die Luft ganz tief in deinen Bauch einatmest und beim Ausatmen wirklich alles aus deinen Lungen herausatmest. Finde dann deinen eigenen Atemrhythmus, der ganz von selbst stattfindet. Ganz automatisch macht das dein Körper, dein System. Und versuche bei jedem Atemzug ein Stückchen tiefer und tiefer in deiner Mitte anzukommen. Wo auch immer deine individuelle Mitte sich befindet. Komme ganz in dir an und spüre, wie dein Herz ruhiger schlägt und deine Atmung ruhiger wird. Und lege den Fokus weiterhin auf deine Mitte. Lasse dich fallen in das Zentrum deines Seins und komme in dir an und zur Ruhe. Und jetzt sei einfach. Sei im Hier und Jetzt. Und atme weiter in deinem Rhythmus. Und wenn du das Bedürfnis hast, dann atme auch ruhig zwischendurch tief ein und aus. Und manchmal auch das Bedürfnis, über das Ausatmen alles loszulassen, was jetzt vielleicht an Emotionen oder Bildern in dir hochsteigt. Erlaube dir, auch geräuschvoll auszuatmen. Alles, was jetzt in dir entsteht, darf sein. Komme in dir und deinem Selbst an und lasse dich vertrauensvoll in diese Mitte hineinsinken. Und nun, aus dieser Mitte heraus, bitte ich dich nun, den Fokus auf die Region zu werfen, wo du deine Parodontitis und parodontalen Beschwerden hast. Sicherlich weißt du, welche Zahnfleischtasche besonders in Mitleidenschaft gezogen ist. Oder welcher Kiefer oder welche Kieferseite besonders traumatisiert ist. Dann lasse jetzt deinen Fokus genau in diese Region fließen und stelle dir ruhig vor, dass es wie ein Fluss ist, den du nun in diese Richtung schickst, wie ein Fluss an Energie, aber auch gerne ein Fluss mit Wasser. Und schicke nun in diese Region alles, was diese Region jetzt braucht. Vielleicht fühlst du, dass jetzt eine Reinigung als erstes angebracht ist. Dann stelle dir vor, wie der Fluss des Wassers alles sauber spült, was da eventuell noch an Altlasten herumliegt. Das Wasser nimmt alles mit, übergib es dem reinigenden Wasser und vertraue darauf, dass alles weggespült wird, was hier nicht gebraucht wird. Vertraue auf den Prozess, das nun gereinigt wird, entrümpelt wird und Platz geschaffen wird für das Gute, für das Nährende, für das Aufbauende. Aber damit das Neue kommen darf, muss erst einmal Platz geschaffen werden. Lege deinen Fokus auf den Fluss. Und stelle dir gerne auch vor, wie dieser Fluss um die einzelnen Zahnwurzeln herumfließt und wirklich in jede Ritze hineinfließt und mitnimmt, was dort nicht mehr hingehört. Wie ein Strudel kannst du dir das Wasser auch vorstellen, wie es die Wurzel entlang der Zahnfleischtasche nach unten fließt. Und dann wieder nach oben kommt, gefüllt mit dem gesamten Unrat, der sich dort angesammelt hat und weggetragen werden kann. Und während es so fließt, beobachte mal ganz achtsam, wie sich dein Zahn oder die Region, in der du das Wasser fließen lässt, jetzt anfühlt. Beobachte, Vielleicht bemerkst du einen Unterschied vom Anfang der Meditation zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht fühlst du ein Kribbeln oder einen Druck oder auch eine Leichtigkeit. Alles ist in Ordnung. Beobachte völlig wertfrei. Und nun bitte ich dich, dir bewusst zu machen, dass alles wieder aufgebaut werden kann. Aber damit aufgebaut wird, muss nicht nur der alte Müll weggeräumt werden, sondern wir benötigen dafür auch Baumaterial. Und genau dieses Baumaterial, das lässt du nun in die Region fließen, wo du es benötigst. Sei gewiss, dass dein System genau weiß, wo es hingebracht werden muss. Du musst dich gar nicht so sehr anstrengen, sondern lass es einfach zu, das Baumaterial dahin lenken zu lassen, wo es vom System gebraucht wird. Aber aktiviere in deinem Bewusstsein das Herantragen des Baumaterials. Stelle dir vor, es wird ein neues Haus gebaut. Der Architekt hat bereits den Plan gemacht. Die Baustelle wurde vorbereitet und nun kommen die Lastwagen und liefern das Baumaterial an. Und genau so kannst du dir das jetzt auch vorstellen, bildlich oder einfach nur als Gefühl. Und indem du den Auftrag erteilst, das richtige Baumaterial für deine paranormale Tasche zu bestellen, in dem Moment sei gewiss, dass dein System genau weiß, welche Baumaterialien jetzt angeliefert werden müssen. Vertraue auf die Intelligenz und die Genialität deines Systems. Aber wichtig ist, dass du deinem System den Auftrag erteilst und den hast du ja bereits erteilt. Und nun darfst du auch gerne noch einmal reinfühlen in diese Region. Vielleicht fühlst du ja ein Kribbeln oder einen Druck oder eine Wärme. Alles ist richtig und alles ist gut, solange du den bewussten Auftrag erteilst. Und schaue wie ein Beobachter dabei zu, wie jetzt alles das herangebracht wird, was benötigt wird, um den Wiederaufbau zu starten. Jetzt sollte so langsam alles angeliefert worden sein. Und nun ist es natürlich wichtig, das weißt du ja auch, wenn ein Haus gebaut wird und das Baumaterial da ist, dann braucht es nicht nur diejenigen Arbeiter, die diese Materialien aufeinandersetzen und miteinander verbinden, sondern es gibt auch immer einen Bauleiter, der darauf achtet, dass jeder Schritt richtig eingehalten wird, kein Schritt übersprungen wird und alles aufeinander aufbaut. Und genau das gibst du jetzt in Auftrag. Du gibst in Auftrag, dass genau die richtigen Bauarbeiter nun auf der Baustelle eintreffen und der Bauleiter kommt auch direkt mit. Und dann gib einfach den Startschuss das mit dem Bau begonnen werden kann. Und ja, stell dich wieder wie ein Beobachter aus der Ferne hin und betrachte, was jetzt auf deiner Baustelle passiert. Ein Gewusel und ein Gemache und Getue. Und ja, wie schön ist es zu sehen, wie jetzt alles in deinem Sinne neu entsteht. Und vertraue, dass jeder Einzelne, den du jetzt beauftragt hast, genau weiß, was er tut oder sie tut. Das geniale System weiß genau, was jetzt nötig ist. Das Einzige, was du machen musst, ist einfach nur zulassen. Du hast den Startschuss gegeben und nun vertraue darauf, dass es entsteht. Und vertraue darauf, dass es zu jeder Tages- und Nachtzeit geschehen darf. Du darfst auch gerne dem Bauleiter noch einmal ganz klar sagen, dass deine Baustelle auch dann bearbeitet werden darf, wenn du sie nicht beobachtest. Gib dem Bauleiter die Genehmigung, dass er in deinem Sinne und im Sinne deines Systems rund um die Uhr bauen lassen darf. Und nun hast du alles getan, was zu tun ist. Nun darfst du dich entspannt zurücklehnen und geschehen lassen. Sei gewiss, dass das alles ist, was du tun musst. Dein System arbeitet auch dann, wenn du nicht bewusst zuguckst. Das ist das Geniale an deinem System. Und nun bitte ich dich, dankbar noch einmal auf dein System zu blicken, voller Dankbarkeit und Liebe. Und voller Vertrauen. Und für heute hast du getan, was zu tun ist. Du darfst dich nun wieder zurückziehen. Ich zähle jetzt gleich bis drei. Und bei drei angekommen darfst du die Augen öffnen und wieder im Hier und Jetzt ankommen. Aber bevor ich bis drei zähle, darfst du noch einmal drei tiefe Atemzüge nehmen. Eins, zwei und drei. Herzlich willkommen zurück. Im Hier und Jetzt. Und wenn du magst, darfst du dich jetzt recken und strecken und vielleicht sogar auch gähnen.